So, dann nochmal Hallo an alle. Heute ist Sitzung der internationalen Koordination und zwar heute haben wir freundlicherweise den 12.11.2015. Ich habe die Sitzung um 21:27 Uhr eröffnet. Thomas Gaul, sprich ich, habe die Versammlungsleitungsprotokoll, machen wir alle. Und wie ihr hört, die Aufnahme hat begonnen. Wir haben als nächstes noch Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzungen. Da haben wir zwei Stück, aber vom 22. und vom 29., die noch genehmigt sein wollen. Sicherlich hat jeder das auch kräftig gelesen, sodass er, sofern er noch Einwände hat, jetzt seine Stimme erheben kann. Ansonsten ist es so genehmigt für beide Protokolle. Damit ist es so genehmigt. Gleiches gilt für die Tagesordnung. Ihr habt sie alle auch vor der Nase. Da scheint auch kein Einwand da zu sein. Dann ziehen wir das genauso durch. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken um die Feststellung der Aktivität nach der Geschäftsordnung, weil da sind wir leider, weil wir haben uns ja eine Geschäftsordnung gegeben, zu verpflichtet. Wir haben derzeit vier Kandidaten draufstehen, die in der letzten Zeit nicht aktiv in den Sitzungen tätig gewesen sind, in dem entsprechenden Rahmen der Geschäftsordnung. Das wären in diesem Falle Alexander Koller, der Flo, Justus Römit und Paul Weiler. Ich kann hiermit feststellen, Paul Weiler entfällt aus dieser Liste, weil er auch heute zugegen ist. Ja, danke, das ist sehr freundlich von euch. Alexander Kohler hatte sich bei mir entschuldigt, weil der ist die ganze Zeit mit der Münchner Security-Konferenz beschäftigt und in der Regel auch meistens noch mit Parallelterminen versehen. Also das geht aber die ganze Zeit schon. Er bemüht sich immer mal da zu sein, er schafft es nicht. Justus weiß ich, dass er seit auch dann immer noch dabei bleiben möchte, aber auch durch Auslandsaufenthalte und dergleichen derzeit Schwierigkeiten hat, hier bei uns teilzunehmen. Er möchte dabei bleiben. Es liegt an uns, ob wir ihn als aktiv jetzt kennzeichnen oder nicht. Keine Aussage kann ich zu Flo treffen, weil da habe ich keine neuen Informationen. Inaktivität ist ja nicht raus, wo, um Gottes Willen, sondern es ist einfach inaktiv. Leute können ja dann immer noch sagen, ja, aber wir hätten gerne mal ein aktives Lebenszeichen und das würde ich nicht überhören sagen haben wollen, sondern das würde ich tatsächlich durch aktives Handeln haben wollen. Insofern kann man es denen ja mitteilen und dann sieht man, wie die reagieren. Das denke ich auch. Ich bin da auch positiv. Wir werden ja auch hoffentlich neue Mitglieder gewinnen in der Zukunft. Das muss man ja positiv sehen. Also stellen wir fest, für momentan wird erstmal auf inaktiv gesetzt Flo als auch Justus Römit. Und dann wissen wir auch, es gibt immer eine Vorstandsrolle für Newbies, aber ja, wenn wir keine Newbies haben, können wir das entfallen lassen. Dann kommen wir zum Punkt Aktuelles. Da haben wir natürlich verschiedenste Dinge. Wir haben zu einem den Zustand der PPU. Wir wissen, dass vergangene Woche auf jeden Fall eine interessante Sitzung stattgefunden hat in der PPU, nachdem wir uns auch, sag ich mal, im deutschen Rahmen getroffen hatten, mit internationaler Beteiligung. Unter anderem McCarthy und wie sie alle heißen. Das war also eine sehr interessante Runde. Die PPU scheint zumindest in ihrem Kern begriffen zu haben, dass sie aktiv sein müssen, transparenter sein müssen. Sie haben auch verstanden, dass sie die Tools, die vorhanden sind, nutzen sollten und nicht, wie ihnen das eingeredet wurde von jemandem, der im Europaparlament bei den Grünen beschäftigt ist, dass man ja alles neu machen muss, bevor man überhaupt irgendwas macht. Ich sehe da durchaus positive Signale, dass also dort jetzt wieder Aktivität eintrifft. Deswegen, also auch dort wurde aktiv unterstützt, es sollte auch beworben werden, unser Let's Talk Mumble-Treffen am 27.11. Ich lasse mich überraschen, was ich da noch zu sehen bekomme. Ich habe leider aktiv noch nichts gesehen. Gestern saßen die wieder in PPEU und da waren ein paar Schwierigkeiten, weil Leute haben Schwierigkeiten einzuloggen zum Mumble. Und es hat, glaube ich, nicht so top geklappt. Vorgehabt haben die. Ja, das ist Technikfu, das kommt schon mal vor. Aber ich sehe es positiv. Also sie wollen Dinge positiv gestalten und ich glaube, wir haben eine Anzahl von Mitgliedern in unserer PPU-Vorstand, die wirklich begierig sind, wirklich die echte Arbeit der PPU zu leisten. Hallo. Moin. Gibt's da noch Ergänzungen zu? Nein. Dann kommen wir weiter zum Mammeltreffen, 27.11.2015, Sachstand Orga. Ja, also irgendeiner muss ja sozusagen zusammenrufen, einer muss ja leiten, einer muss ein bisschen das vorbereiten und so. Hätte ich schon ganz gerne nicht, dass wir am Donnerstag am 26. sagen, machen wir denn was? Es wäre schon ganz schön, wenn er irgendwie dieses einem Plan folgen würde. Ja, das kann ich sehr deutlich nachvollziehen. Ich hatte jetzt Spekulatius gemacht, aber das ist dann Spekulatius, wenn andere im Ausland unterwegs sind und nicht greifbar sind, kann man manches nicht besprechen, weil ich hätte hier auch gerne gesehen, dass Gregory da ein wenig die Oberhand für nimmt oder in die Hand nimmt, weil solche Baustellen, glaube ich, sehr gerne seine Baustelle sind. Ich unterstütze ihn lieben gerne. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt zaubern. Kann natürlich auch jeder andere in die Orga mit reinrutschen. Weil wir müssen im Endeffekt vorbereiten unter Umständen Pads oder irgendwas anderes an netten Tools, um Dinge rüberzubringen, zu diskutieren. Ich hatte auch die Hoffnung, dass wir mittlerweile so ein Open-Source-Ding nutzen könnten, dass man also dann auch mal ein bisschen so diese gemeinsame Kollaboration jenseits von diesen Pads machen kann. Es gibt ja auch noch andere Tools, wo man sogar Slides dann parallel durch die Gegend schieben kann. Aber ich habe das Gefühl, das werden wir bis dahin noch nicht hinbekommen. Ja, vor allen Dingen braucht man eine Agenda, nicht? Also auch das hatte ja unser lieber Map dann schon bemängelt, dass wir haben dann primäre Themen und er hätte halt sehr gerne wohl, dass die Themen in einen Zeitrahmen kommen, dass man nicht die ganze Sitzung mitlauschen muss, sondern dann so ungefähr eine Ahnung hat, dass man, weiß ich wie, erst nachmittags oder abends oder nachts kommt oder was auch immer. Also quasi eine gewisse Idee hat, wann irgendwas rankommt. Ja, mit dem Zusatz, und das gebe ich auch nochmal rüber, das haben wir ja rübergegeben, dass wir zwar heute so ein Frame machen können, aber wirklich nur einen groben Frame, einen ganz groben Rahmen, und wir eigentlich dann erst echt arbeiten können, wenn wir Rückläufer haben. Und ich gestehe, ich habe bisher noch keinen Rücklauf gesehen. Ja, ich auch nicht. Also Agenda sollte man trotzdem vorbereiten, einen Moderator brauchen wir. Vielleicht schafft das Gregory, weiß ich nicht, ob er bis dahin irgendwie so verfügbar ist. Ja, aber stimmt. Let's talk, so nach dem Motto, wir setzen uns an den Wohnzimmertisch, wird schwierig. Ja gut, wenn Gregory nicht verfügbar ist, ich springe gerne ein, du kennst das, gern auch mit Unterstützung Dritter. Und Agenda, ich glaube, das ist eine leichte Übung, die werden wir bis dahin auch ziemlich schnell fertiggestellt haben. Und wenn nichts kommt, sollten wir zumindest eine Draft-Agenda nochmal, wir haben ja schon mal sowas rausgeschickt, modifiziert eine Woche vorher rausschicken. Ja, hallo, von meiner Seite ganz kurz, könnt ihr mich hören? Ja, sehr leise, aber du bist da. Ist es jetzt lauter? Ja, besser. Mach. Wenn der mich jetzt versteht, dann soll ich lauter machen. Mach, erzähle. Okay. Immer. Also der Punkt ist halt eben, was du sagst, ich hatte hier ein Zertifikatsproblem, deswegen bin ich später reingekommen. Ich musste nochmal ein Update machen und jetzt habe ich aber mein Zertifikat dann auch aus der Sicherung importieren können und mein Kopfhörer geht jetzt hier auch. Ich sehe es halt genauso, wie du es gesagt hast. Das Problem ist halt einfach, dass wir keine Rückläufer haben momentan. Auf der County-Mailing-Liste jedenfalls gab es da keine. Am 2.11. habe ich das ja da auch draufgeschrieben. Und jetzt ist der 12. November. Genau, das heißt, da ist jetzt 10 Tage lang nichts passiert. Und das ist halt genau der Punkt halt. Denn wenn wir keine Rückmeldungen haben, dann sind wir alleine da. Ja, sehen wir das mal positiv. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja gut, ist nevertheless, wir können ja durchaus die Mitglieder da direkt ansprechen, soweit wir sie jeweils kennen. Das sollte man schon tun, weil ich kann mir schon vorstellen, das haben ja auch die Tschechen gesagt, dass sie da hohes Interesse haben. Aber das sollten wir aktiv tun. Also wäre dann schon mal interessant, wer da alles sagt, nee, habe ich keinen Bock. Wäre auch übrigens ein Statement an sich, ne? Muss man auch ganz klar sein. Wenn einmal so das Europa der heutigen Zeit insbesondere so unwichtig ist, dass man noch nicht mal drüber reden will, dann würde ich schon tatsächlich daran zweifeln, ob die Mitglieder europäisch orientiert sind. Also ist ja nun lange noch angekündigt. Und da erwarte ich schon eine Reaktion in einer Art und Weise. Deswegen würde ich da gerne Chance einräumen und die halt direkt ansprechen. Vielleicht kann das ja jemand von euch übernehmen. Ja, ich glaube, da werde ich mal irgendwie Anfang der Woche vielleicht eine kleine Mail schreiben, vielleicht auch morgen schon, muss ich mal gucken, um da ein bisschen dieses Motivation zu spielen mit der passenden Kritik. Wenn ich das momentan schreiben würde, würde da viel Unmut mitkriegen, was ich natürlich nicht haben möchte. Was war denn so grob das Ergebnis von diesem letzten Treffen? Ich habe das nicht verfolgen können. Also von dem Vorstandstreffen am 10. Ja, die Siegepad 65 hatte ich gerade drüber berichtet, positiv. War in welcher Zeile war das? 65. Okay, Mailingliste wird jetzt wieder aktiv genutzt, okay? Da hat das ja was gebracht. Ja, deswegen, also wir haben Erfolg gehabt. Also deswegen, da waren wir auch schon drüber hinweg. Aber es läuft in die richtige Richtung, trotz Widerstandes eines Mitglieds der Beschäftigten bei den Grünen im Europaparlament. Wollen wir das dann für heute beenden und vielleicht nochmal für nächste Woche ein Sonderkurzmeeting machen zur letzten Besprechung? Ja, können wir uns zusammen telefonieren, hätte ich beinahe gesagt, oh Gott. Ja, ich habe da aus beruflichen Gründen wahrscheinlich kaum noch Zeit, weil ich am 23. noch einen wichtigen Termin habe und bis dahin ist da ziemlich eingespannt. Also ich habe da jetzt ein zeitliches Problem, da jetzt irgendwas vorzubereiten. Ja, alles easy. So, wollen wir das Donnerstag kurz machen, auch wieder 2100 und limitiert auf maximal 25 Minuten? Ich höre keinen Widerspruch, dann machen wir das so. So, ich hatte gerade gesagt, lieber 2030, weil ich habe 21.30 nächsten Termin. Meinetwegen auch 2030, kein Problem. Oder 2045 und dann fangen wir ja sowieso 21 Uhr an. Also das ist mir Wurst, aber wir sollten 21.30 fertig sein. Dann machen wir 2030 und Limit 25 Minuten. Dann können wir auch nochmal über die finalisierte Agenda reden, solche Kleinigkeiten. So, dann verlassen wir diesen schnellen Punkt. Dann etwas Unwesentliches, betrifft uns alle nicht in der Partei. Es gibt mittlerweile endlich wieder einen Budgetentwurf für das Jahr 2016, in Summe sogar drei. Ich weiß, dass da kommende Woche auch im Schatzmeisterclub drüber geredet werden wird, der ja bewusst mit eingebunden ist in diesen Prozess. Dieser Entwurf liegt auch genau im Schatzmeisterclub, damit dort drüber geredet werden kann, weil man der von Bundesseite ja möglichst viel Geld aus den Ländern einkassieren möchte, um da zu zeigen, dass der Bund ja weiterhin pleite ist, um das nett und freundlich noch auszudrücken. Und mal gucken will, wie jetzt die Reaktionen lauten. Immerhin habe ich festgestellt, dass unser Budget für die internationale Koordination nur um 500 Euro vermindert worden ist, sodass wir, egal in welchem Entwurf, 2.500 Euro für unsere effektive Arbeit weltweit zur Verfügung stehen haben. Wir sind lächerlich. Dabei. Ich drücke mal mein persönliches Befremden aus. Ich fühle mich hier verarscht. Der Bundesvorstand weiß davon schon länger, dass wir eigentlich einen Effektivbedarf von über 50.000 hätten, den wir sicherlich auch modifiziert weiter unten ansiedeln können. Aber 2.500 ist ein schlechter Witz für eine internationale Partei. Ja, ihr habt doch den Bundesvorstand mal vor einiger Zeit gelobt. Also, und der Bundesvorstand Sekor, der hat ja immer auf meine Fragen geantwortet, ja, internationales ist so wichtig und so weiter. Aber wenn das ja jetzt hier vom Bundesvorstand auch forciert wird und von Herrn Bartels so auch niedergeschrieben wird, dann muss man ja schon sagen, das ist ja wirklich eine Veräppelung, oder? Dieses Entwurf stammt vom gesamten Bundesvorstand. Ja, noch schlimmer, dann macht's ja die Sache ja noch nicht besser. Also insofern sehe ich hier keinen Fortschritt drin. Ja, ich habe da schon mal so massiv irgendwann vor einiger Zeit gesagt, eigentlich könnten wir ja unsere Arbeit einstellen, weil die Arbeit scheint ja nicht gewollt zu sein. Bastian, ich möchte dann noch mal auf deine Person zurückkommen. Ich hatte ja auch hier in so einer Sitzung mal vor einiger Zeit gesagt, das war ja eben nochmal vor der Wiederwahl Sekors, wie du den Bundesvorstand siehst, und da hast du gesagt, ja, also ich sehe da ein paar Fortschritte drin und ein paar gute Aspekte und so weiter. Und da habe ich gesagt, na okay, dann verzichte ich da drauf, gegen den Bundesvorstand zu kandidieren. Dann wollen wir mal sagen, das ist alles in Gottes Ohr, dass es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Hat sich da aus deiner Sicht nach der Wahl von Sekor, ich sehe ja auch einige Leute nicht mehr wie Monopol und so weiter, da doch einiges verschlechtert, oder sagst du, nee, das habe ich so auch erwartet, oder wie war das? Nee, also ich habe es anders erwartet, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja auch im Januar zusammengesessen in Prag. War ja auch noch eine ganz andere Stimmungsgrundlage. Muss man auch ganz ja, klar sagen. So. Wir haben auch international Leute im Vorstand, zwei, die zuständig sind. Die habe ich ja schon seit langem nicht mehr gesehen. Der Kontakt ist nahezu abgebrochen aus meiner Sicht. Jedenfalls auf meine Anfragen als Koordinator. Ich bin ja noch nicht beauftragt, aber als Koordinator habe ich keine Antworten bekommen. Ich habe auch nachgefragt, habe einfach keine Antwort. Und dann habe ich es als sehr unerquicklich empfunden, dass dann aus dem Bericht vom Treffen der Themenbeauftragten da irgendwas von miserabler internationaler Koordination steht. Das ist jetzt so einigermaßen wieder repariert, aber es entsprach der, ich sag mal sozusagen, dem Duktus der Veranstaltung. Und da muss ich sagen, bin ich ziemlich enttäuscht, wenn da Dinge vorgebracht werden, die so nicht sind, weil das aufgrund eines enormen Informationsdefizites geschieht. Das Informationsdefizit kommt aber daher, dass sich auch keiner informiert und hier auch nicht. Und da muss ich sagen, hat sich das aus meiner Sicht doch leider zum Negativen entwickelt. Hätte ich so nicht erwartet, aber ich kann es nicht ändern. Ja, und meine, wir haben nur genügend schriftliche Berichte, auch in Sitzungsform von Sitzungsberichten. Wer war eigentlich dort bei dem Treffen der Themenbeauftragten? Niemand, weil ich war nicht geladen, ich gehöre nicht dazu. Genau, also das ja, war auch nur beschränkt, das war nur beschränkt offen, also nach dem Motto, wenn auch ein Stuhl da ist, aber das können wir, wenn, vielleicht gibt es ja sogar ein Pad, ich habe keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Es gab auch keine, wie auch immer, geartete Aufzeichnung, sodass man mal reinhören konnte. Das ist eigentlich mehr ein Brainstorming im privaten Umkreis. Finde ich für unseren Anspruch nicht so gelungen. Vielleicht hat es geholfen. Gleichwohl, ich muss mich verabschieden, weil ich bin schon jetzt ein bisschen über meine Zeit und ich wünsche euch einen wunderbaren Abend noch. Ja, danke Bastian, und wir machen ab. Wir machen dreist einfach weiter. Okay, schönen Abend, Bastian. Ja, Horridöle. Also ich hatte Mails von diesem Treffen halt bekommen, aber deswegen wahrscheinlich, weil ich auf der Themenbeauftragtenliste bin als NSA-Beauftragter. Und obwohl ich ja diese Beauftragung eigentlich schon abgegeben habe, bin ich auch immer noch da wohl im Verteiler. Aber dass da jetzt von euch keiner eingeladen ist, wusste ich jetzt nicht. Nee, also die internationale Koordination wird gemeinhin immer ignoriert, weil wir machen ja nichts Politisches. Haha, lustig. Ja, ist meine Übersetzung, aber das ist dann einfach so. Das ist eine Fehleinschätzung, weil wir ja eigentlich genau den politischen Rahmen für die Außenwelt darstellen und eigentlich ständig gucken müssen, was links und rechts passiert. Und die meisten haben, glaube ich, noch nicht mitgekriegt, dass Gregor und ich auch versuchen, möglichst viel auf dem Schirm zu haben, um wenigstens alles reflektieren zu können, was läuft, um es im Zweifelsfall auch international weiterzugeben. Oder auch mal natürlich international mitzugestalten. Also das hat weiterhin auch meinen Respekt, muss ich schon sagen. Ja gut, ich sehe das noch nicht so negativ. Ich ärgere mich da einfach nur drüber. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich weiß, die Piratenpartei ist angetreten, länger da zu sein als ein paar Jährchen. Und das wird auch sicherlich irgendwann wieder besser werden, weil es gibt genügend Leute in der Partei, die das Verständnis haben, dass wir eine internationale Partei und Bewegung sind und man das als Fund auch nutzen muss. Gut, wollen wir weitermachen? Weil wir momentan, Leute, können wir heute nichts machen. Das mit der Budget, das gucken wir uns nochmal an, wenn auch das Schatzmeister-Team darüber geredet hat. Ich werde sicherlich irgendwo meinen Unmut nochmal laut kundtun, dass wir ein wunderbares Budget haben. Das war jetzt ironisch gemeint. Gregory wird sicherlich desgleichen tun und es darf jeder, der hier in der Runde unterwegs ist, natürlich ebenso in das Horn blasen. Ja, aber dann nochmal kurz zur Überschrift. Ich habe mir gerade die Liste da angeguckt. Da steht ja oben 2015, aber das ist die Planung für 2016. Ne? Also da gibt es dann da drei Vorschläge, Plan 1, 2 und 3. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt drei Vorschläge, die haben aber unterschiedlichen Hintergrund. Da kenne ich nicht alle Details. Aber das hat was zu tun damit, welchen Anteil die Länder mit einbringen können. Ja, ja, ist schon klar. Aber das ist die Planung für 2016, all die Zahlen, die man da sieht. So sieht's aus. Und der Entwurf 1 ist der so nach dem Motto, das ist der, den wir eigentlich erstmal machen müssten. So kam das bei mir an. Lass uns mal gucken, wie es weitergeht. Den werden wir sicherlich noch zerpflücken dürfen müssen. Das muss ja nicht nur der Schatzgeister-Club machen. Ist da noch ein Date off? Also, dass man sagt, okay, bis dann muss das abgeschlossen sein? Montagtag der Schatzmeister-Club. Der hat das als nächstes am Wickel. Ich weiß, dass am Sonntag die Marina Mumble stattfindet. Ich schließe nicht aus, dass ich das bewusst als Thema mit reinbringe. Weil es betrifft alle Vorstände und es betrifft jeden in dieser Partei mit dem Budget. Nicht nur die Kassenleute alleine. Da gilt es schon, Meinungsbildung zu betreiben. Wann ist das? Um 8 Uhr hier im Mumble? Schatzmeisterclub kann ich dir jetzt die Uhrzeit nicht nennen. Marina Mumble ist am Sonntag um 20 Uhr. Geladen offiziell immer alle Vorstände aus den Ländern und natürlich auch aus dem Bundesvorstand. Dann lass uns weitermachen. Wir haben momentan noch Internet Governments Forum. Ich weiß, dass ein Mitglied der PPI aus dem Vorstand da unterwegs sein soll. Aber ich kann dazu nicht wirklich sagen. Ich lasse mich überraschen, wie es ist. Wir haben das gestern Abend erst erfahren, dass da der Brasilianer von uns dabei sein sollte. Auch eventuell auch bei der IUF. Ich hoffe mal, dass wir beim nächsten Mal was berichten können über die PPI. Von uns ist ja niemand unterwegs. Und die Leute, die eventuell aus Europa eben unterwegs sind, die haben uns nicht informiert. Ich überlege gerade, haben wir sonst noch was Aktuelles? Ja, weiß ich nicht, ob es hierhin gehört oder woanders hin. Nee, machen wir uns nur da PPI. Hat noch jemand was zu aktuelles Berichte von Konferenzen? Nein, im Bundesparteitag, Top 5. Wir haben noch einen Übertrag von der letzten Sitzung, dass wir da auch eine internationale Kampagne aufbauen müssen. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Redeslot beantragt für 30 Minuten in Summa beim Bundesparteitag, der ja im Februar stattfinden wird. Und das ist schon mal positiv beseelt worden. Details stehen noch aus. Ich bin momentan am gucken, wenn man da vielleicht mit Einnahmen einen vereinnahmen könnte, der eine schöne Rede haltet. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, den Smarty McCarthy dazu herbeizuholen, der nun sicherlich als Vorsitzender der PPU wirklich geeignet sein dürfte, das zu machen. Ich weiß auch, dass er sehr gut Reden halten kann. Und ansonsten gucken wir nochmal weiter. Das werde ich mit Gregory und auch noch ein paar anderen mal durchdiskutieren, wer sonst noch so auffällt und geeignet ist. Ich nehme mal an, ihr könnt damit leben. Und wenn ihr Vorschläge habt, nur zu. Weil wir wollen gucken, dass wir auf dem Parteitag schon das Fokus wieder auf bis international setzen. Richard Hill hatte ich noch erwähnt, steht ja auch noch drin, hatte ich eben nicht erwähnt, aber steht schon drin. Gehört natürlich auch zu den Prominenten, die also berichten können, wie es wirklich abläuft, wie Lobbyarbeit international abläuft. Und das sind alles Dinge, die wir vielleicht mal transportieren können. Darf sich auch gerne jemand berufen fühlen, noch ein bisschen mitzuschreiben, wenn hier noch ein bisschen mehr steht, als hier drin steht, weil ich das parallel zum Reden immer nicht hinkriege. So, PPI. Da steht also viel Text, das steht auch bewusst so drin. Ich lasse das auch bewusst so stehen, weil da viele Links drin sind und ähnliches. Manches davon hat man beim letzten Mal schon behandelt, so wie zum Beispiel, dass also auch die PPI geplant hat oder beschlossen hat, bei der Interparliamentary Union Mitglied zu werden und dergleichen. Ich weiß, Richard Hill ist da hochaktiv unterwegs. Die PPI ist auch sehr deutlich im Überlegen, wie man zukünftig vorgeht. Gestern gab es mal so ein kleines informelles Gespräch. Da haben wir uns dann durch Zufall verabredet mal getroffen. Da war Bastian dabei, da war ich dabei, da war der Vorsitzende dabei. Wir haben auch mal über die PPI und die Zukunft geredet, über die Einbeziehung von Mitgliedern und dergleichen. Auch über Lösungsvorschläge, weil es gibt ja auch innerhalb der PPI manchmal Probleme innerhalb des Boards, wie man diese Probleme angehen kann. Die haben wir jetzt mit Andrew mal besprochen. Ich nehme mal an, dass kommende Woche Dienstag manches von diesen Dingen auch dort effektiv besprochen werden wird im Board, vielleicht auch positiv für alle anderen gesehen. In dem Rahmen ist also auch eine Überlegung aufgekommen, dass es gibt wohl nächstes Jahr ja auch Wahlen in diesem Island, dass man eventuell gucken möchte, dass wir so ein semi-official, also ein halboffizielles Meeting international machen, parallel zu den Wahlen in Island, die man medienwirksam ausgestalten kann, aber auch praktisch mit echter Piratenarbeit ausgestalten kann. Das ist so eine dieser Ideen, die dabei aufgekommen sind. Das werden wir mal verfolgen, weil ich halte das für eine sehr gute Idee. Erstmal kann das die Isländer beflügeln in ihrem Wahlkampf, weil die auch gleichzeitig zeigen können, wir sind international und sind international hier auch mit Unterstützung dabei. Und wir können ein positives Feedback mit zurücknehmen in die Länder und auch vor Ort mal ganz andere Dinge besprechen, was sicherlich auch viele Vorteile hätte. Ich habe mit Sicherheit jetzt irgendwas vergessen von den Sachen, die wir gestern besprochen haben, aber es war insgesamt ein sehr konstruktives Gespräch. Das kann ich also gerne mal rübergeben. Ob diese positiven Dinge sich dann auch an Bord fortwirken, das weiß ich noch nicht. Gibt es da Fragen zu? Gut, PPU hatten wir ja letzte Woche eine Sitzung, da hatten wir oben auch schon unter so ein aktuelles ein bisschen geschrieben. Jetzt haben wir immer noch das Ding mit dem Beauftragten für Europa. Ich glaube, da hat auch noch keiner eine neue Idee, da würde ich einfach mal vorschlagen, wir vertagen das nochmal, es ist auch noch keine Neuausschreibung vorbereitet, ich habe da auch noch nichts gemacht, weil das wird einfach in Ruhe vorbereitet werden. Ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Sorgen. Wollen wir es nochmal vertagen? Ja, bitte vertagen. Getan. Dann Relaunch AG Europa. Ich glaube, da haben wir auch noch keinen neuen Sachstand. Vertagen wir auch noch mal. Wir hatten über die Mailinglist AG Europa ein sehr, sehr intensive Newsletter gemacht. Da waren wahnsinnig viele Links drin und sehr viele Informationen. Mag sein, ist mir dann wahrscheinlich entgangen. Gesehen habe ich bestimmt. Habe schon zweimal erhalten, aber es ist echt viel, viel Information drin. Da kannst du gar nicht alles lesen. Ja, das ist etwas, was manche auch nicht verstehen, wenn man viel Text hat, auslagern nicht auf die Mailinglisten. Naja, nehmen wir Wie es ist so. eigentlich, kurze Frage, wie geht's eigentlich Gilles Bordelais? Der hat auch immer die AG Europa so immer so toll geleitet und von dem sehe ich und höre nichts mehr. Oder ist er doch noch irgendwie aktiv? Der hat auch auf dem Mailinglist geschrieben, der ist sehr begeistert, dass da versucht, neues Leben reinzuhauchen. Der hat sich auch dazu geäußert. Ja, das hat War er gesagt. derjenige, der quasi das Leben etwas weggenommen hat, aber naja, gut, okay. Na gut, das ist dann einfach so. Er hat ja auch genügend zu tun mit seiner Arbeit für unsere Europaabgeordnete, sicherlich. Tja, haben wir sonst noch was Julia für? Reda, mit der arbeitet er noch zusammen, ne, oder? Er ist bei ihr beschäftigt. Ich sitze im Büro von Julia. Ja. Er ist der Büroleiter. Oh ja, aha, okay. Und ich sage nur Tandem nach Brüssel. Das ist dann so, wie es ist. Haben wir noch was zur PPU heute? Nein, dann machen wir sonstiges. Liberty Server, hat da jemand einen neuen Sachstand? Ich habe keinen in Erfahrung gebracht. Ich habe nur eine Kleinigkeit vom PPI. Über das Lumio-Portal hat ein Demokratieverband von der Südsudan eine Anfrage gestellt. Und da kam dann eine Rückantwort vom PPI, welche Hilfe meinen Sie? Aber es ist, sage ich mal, ein Erstkontakt da. Ja, da gibt es mehrere Kontakte, die laufen oder laufen auch nicht. Das kennen wir aus Erfahrung. Es kann ja genauso gut passieren, dass sie übermorgen eingeschlafen sind. Aber was sehr interessant, ich war auf die Panafrikanische Kongress in München und habe ich viele Menschen getroffen, die diese Burkina Faso Revolution mitbekommen haben und kam gerade von meinem Piratendemo natürlich voll angezogen im Piratengier, war gerade Freiheit statt Angst. Und dann ging ich anschließend direkt dorthin und habe mit ihr geredet und über Demokratie und solche Sachen und habe sie angesporen, die piratige Denkweise anzunehmen und wirklich direkte Demokratie in das Land, dass dort tatsächlich die Bürger direkt entscheiden kann in demokratischen Prozessen. Und die waren sehr begeistert. Der ist so zurückgeflogen nach Kanada und hat mich schon E-Mail geschickt und hat sich bedankt für das geistige Anstoß. Fand ich sehr schön. Tut immer in Ordnung, immer machen, weil Verbreitung der Ideen ist wichtig. Weil wir Vielleicht sonst. zündet da was. Vielleicht kriegt man irgendwann eine Rückmeldung. Ja, weil politischer Diskurs ist immer wichtig und man muss natürlich immer noch gucken, wo die Persönlichkeiten herkommen. Manche können es nicht ganz in der Öffentlichkeit machen, das kennen wir auch schon. Hat noch jemand was zum Thema Sonstiges? Ich glaube, wir sind dann fertig, oder? Wenn keiner was hat, dann machen wir Top 8. Nächste Sitzung. Nächste Sitzung, offizielle Sitzung findet statt am 26.11.2015 um 11 Uhr. Die kleine Mini-Arbeitssitzung von 25 Minuten Länge. Kommende Woche Donnerstag müsste der 19. sein. Um 20:30 Uhr auf limitiert 25 Minuten, um den 27.11. vorzubesprechen. Das werden wir sicherlich hinkriegen. Und damit schließe ich heute die Sitzung um 22.03 Uhr. Ich bedanke mich für die Teilnahme und wir sehen uns dann zahlreich demnächst wieder. Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp. Bravo. Jo, bravo. Schönen Abend noch, alle. Ja, Ditto ebenso und guten Heimweg, falls ihr noch nicht zu Hause seid.